verfluchtes Licht. Was flammert die Luft? Was flackert und flackert? Was flimmert und schwirrt? Was wittert und webt und wabert und her? Doch flimmert und blitzt in der Sonne Glut. Was säuselt und saust und gar? Es brummt und braust und prasselt herher und bricht durch den Wald, hier lauf ich zu.